Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstaltsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. Jeden Tag freu ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Hallo Nachtschwärmer. Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Seid ihr auch cool? Na, schon mal, heute sind wir alle cool. 23:09 Uhr, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, heißt ja. Und das ist der Beweis hier, ich habe mal die Jungs von Bundys, Bud und Kelly, hören wir mal zu, was ihr habt. Ich habe ein Problem. Ich brauche für heute Abend eine Verabredung. Kannst du mich mit einer Freundin zusammenbringen? Du weißt, von der Schnallenabteilung. Bart, zieh dich doch mal an und erkenne die hässliche Wahrheit. Die Wälder sind hier nicht so tief, dass dort Mädchen aufwachsen könnten, die mit dir ausgehen. Ich meine, vielleicht müsstest du es tiefer hängen. Du weißt, kein lebendiges Mädchen. Weißt du, dein Problem ist, du hast einen Kaviargeschmack und ein Pizzagesicht. Fliegst ein bisschen tiefer. Du, Gummipuppen laufen nicht weg. Und dann, wenn dann noch die Brustis. Ich meine, wenn eine lange noch tot ist, glaubt sie vielleicht, du bist ein guter Fang. Du, jetzt weiß ich's. Wie wär's mit einer schönen Schaufensterpuppe? Ich meine, die sind gewöhnt, von Geschlechtslosen ausgezogen zu werden. Danke für die Hilfe, gebleichter, blasser Bimbo. Changing the shape of my mouth, I create different vibrators. Play a song. Hit him. Eckstein, alles muss versteckt sein. Hello, this is Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy boom diggy boom. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy boom diggy boom. Easy. Every single day, the rainy falls, drops on your head, it breaks down. bong diggy bong. Gleich wird es 23.19 Uhr und wir haben Eis am See Spezial. Ach schon mal, da habe ich was angefangen mit blödigen Witzen. Das war ja so. Vor 3 Jahren, da war ja die Manta-Witze. Da hat ohne Ende Manta-Witze. Das nicht langsam out? Oder habt ihr geschwind Zeit für einen einzigen, okay? Gut, einen einzigen Manta-Witz. Wie prüft ein Manta-Fahrer, oder? Es gibt ja nicht mehr viel. Wie prüft ein Manta-Fahrer, ob seine Autobatterie noch gut oder schlecht ist, also ob sie voll oder leer ist? Ja, hat er ganz besonders erfahren. Hat ja immer seine Freundin dabei, das war ja die Manta-Tussi, und die hat ihm geholfen dabei. Die mussten einmal Wasser holen und dann ging es folgendermaßen. Einen Fuß hat die Freundin in einen Eimer Wasser gestellt und den anderen Fuß auf den Pluspol der Autobatterie. War die Batterie in Ordnung nach Schwemmer, dann glühte die Spirale. Lutscht ja heute wieder. Ich dachte, wir rutschen schon wieder in den totalen Wahnsinn. Da zockt der Mob, da steppt der Wetter, wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brummelt. Aber nicht so nach dem Faulen nach Schwemmer. Double Achieve, Light My Fire! Nochmal die Termine von Leben Charlie. On the Road, Disco on the Road, On the Road ohne Ende. Morgen Samstag, 19. Da wäre dran Niederischer, das ist in der Nähe von Rottweil-Schwenningen, der Festhalle. Und Neuried-Altenheim, das bei Offenburg an der B36 liegt das. Direkt bei Offenburg eigentlich. Richtung Lahr. Frankreich ist dran, Schleital. Eine Woche später, am 26. Da ist also dran Hirschau, die Stefan-Hartmann-Halle. Weitingen trotzdem, weil Hirschau ist immer so voll. Weitingen-Festhalle bei Horb, Hüffingen bei Donaueschingen und Seebach im Elsass. und intern noch von der Sparkasse aus in der Messehalle Schwenningen, aber das ist für die Jüngeren, da gibt es keinen Alkohol. Eine Woche später, am 3. Dezember, vielleicht schon ein Hinweis, Altenheim, wieder Riedöschingen, Schramberg, Sulgen und Hunsbach im Elsass. 2. Woche Dezember, Radwall, Stadionhalle. Und jetzt schon die Geschenke hinrichten. Am 2. Weihnachtsfeiertag, da ist Gärtringen dran. Nee, Herrenberg. Und jeden Freitag ab 22 Uhr hier. Also ein Schalter. Und zwar. Das schärfste Programm gibt's bei uns. Sekunden, 23 und 30 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Zurzeit keine Störungen, weiterhin gute Fahrt. Radio von hier, Radio wie wir, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer. Wieder einmal sitzt unseren Mitbürgern die Angst im Nacken, denn Charlie ist wieder unter uns. Ach, wie schrecklich. Und er die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die irren Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich muss mal meine Hand und bin nur drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich steh. Ja, Charlie ist schon Ach, jetzt kommt noch ein Song und dann kommt ein nächstes Gewinnspiel. Wollt ihr den totalen Sound? Den Nerven-Sound? Den Ultraneuronen-Sound? Dem Duden nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel um Gnade für seine Seele. Das Ding Dudenstein an der Autobahn zwischen Erfurt und Gera. Das darf ein armes Schwein in den Autounfall. Das war ziemlich hart und schwerer. Und Christian starb auf der Banane schenken, ja. Hier ist die Fröhliche Welle bei Radio Regenbogen. Was ich da höre, Radio. wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Wir suchen wieder 5 in der Briten. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie niedlich. Und nun unser Gewinnspiel. Ja, die dürfen alle kennen. Ah, hier ist unser Gewinnspiel. Thank you. Stars. Ja, wir suchen 5 Interpreten aus diesem Zusammenschnitt. Nachschreiber 0138 8000. Dass wieder ein Hammer kommt da drin, ja? Okay. 1, 2. Now it's the time to get something set. Rhythm and drums and a booming track. The base of love in the world. You see how children live in harmony. The things are not from heaven sent. But as those there will be men. I felt everywhere and all around. Even on the floor, but do not pound. Now it's the time to get something set. Rhythm and drums and a booming track. The base of love in the world. You see how children live in harmony. Und jetzt hier die Schenke. Unser Gewinnspiel. Oh, Naschemer, also der echte Naschemer, der weiß längst schon fünf in der Breten hier. Jetzt möchte ich es nämlich wissen. 0138 8000. Wanna hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment and Media. Radio. Move your head when you feel it's necessary, and like always, sing the fucking words, okay?